Transparenz für die Ohren. Aufnahme läuft. Es ist Dienstagabend, es ist 9 Uhr, es ist AGÖA-Time. Ich begrüße alle Gäste, Zuhörer und Eichhörnchen. Mein Name ist Bernd Pirat und ich werde voraussichtlich bis zum Ende diese Sitzung leiten. Kommen wir zur Genehmigung der Tagesordnung. Spricht irgendjemand gegen die Tagesordnung, wie sie bisher besteht, weil sie wird ja sowieso gleich mal angepasst? Ich höre, das ist nicht der Fall. Kommen wir zur Genehmigung des letzten Protokolls. Hat irgendjemand Anmerkungen zum letzten Protokoll? Auch da sehe ich keine schreienden Mengen, deswegen ist es genehmigt. Haben wir Mitgliederzu- oder Abgänge hier im Raum? Ich hatte jetzt eigentlich erwartet, dass unser neuer Facebook-Admin hier schreit. Nein. Ist das Pflicht, dass Pflicht ist das Social nicht. Media Team? Ich weiß es nicht. Naja, wir verschieben es einfach mal. Dann kommen wir zum Bericht aus der Fraktion. Ich lese es ganz kurz für die Aufnahme vor. Mit 8 Anträgen gehen wir in die kommende Plenarphase, 26. bis 28. März 2014. Die Themen sind Mobilität für alle, Hebammenbetreuung, Videoüberwachung, Schulsozialarbeit, Bundesberggesetz, Wirtschaftsförderprogramm, transatlantische Freihandels- und Investitionsabkommen, TTIP, selbstverwaltende Justiz. Alle Anträge sind mit Kurzbeschreibung unter... Sekunde, der Link ist nicht ausgeschrieben. Super, findet er auch nicht. Herzlichen Glückwunsch. Das ist uns auf der Homepage der Piratenfraktion NRW zu finden. Also www.piratenfraktion-nrw.de. Da findet man auf jeden Fall dann auch die Sachen und die Kurzübersicht der Anträge fürs Plenum. Danke, Sasa. Für unsere IT suchen wir derzeit einen IT-Systemadministrator beliebigen Geschlechts, befristet für 6 Monate. Die Ausschreibung wird man auch auf der Seite finden können. In Kürze werden wir zudem die Stelle eines Projektmanagers in der Pressestelle ausschreiben. Stellenprofil folgt in Kürze auch auf der Piratenfraktion-Seite. Am Freitagabend, 28.03.2014, treffen wir uns um 19 Uhr im Mumble-Raum der Fraktion auf dem NRW-Server zu unserer Online-Fraktionssitzung. Dort besprechen wir mit euch unsere parlamentarischen Anträge, die wir für die April-Plenarphase, 9. bis 10. April 2014, vorbereitet haben. Gibt es dazu Anmerkungen oder Fragen? Gut, ich sehe, das ist nicht der Fall. Die Teamberichte überspringen wir. Kommen wir zum Wahlkampf. Der liebe Hularius hatte ja den Mail, die Captain Leto und Vaku zusammengestellt haben, umgeschickt, wo wir die KVs bitten, uns Informationsmaterial zuzuschicken, um daraus im Wahlkampf Berichte über die KVs auf der Homepage NRW zu machen. Da hat sich bisher nur der KV Essen gemeldet, wenn ich das richtig im Kopf habe. Und ich hoffe, dass alle, die das jetzt hören, sich noch melden und wir werden das auch nochmal, denke ich, bewerben. Darf ich was unter Wahlkampf eintragen für Paderborn? Klar, darfst du auch. Okay. Wie machen wir das? Ich war gerade etwas abgelehnt, gelenkt. Was war mit den Kommunalen? Da hat sich bisher nur Essen zurückgemeldet. Bielefeld hat sich auch zurückgemeldet und hat gesagt, kommt noch was. Der Michael war nur ein bisschen überlastet, wie immer, wie wir alle. Könnt ihr das schon auf die Liste schicken oder irgendwo sammeln, dass man da schon anfangen kann, das einzutragen? Das ist ja jetzt nur im Pressetracker, oder? Ja, das ist prinzipiell problemlos möglich. Kümmerst du dich darum? Ja, mache ich jetzt. Moment. Supi. Ich trage das auch ganz kurz ins Protokollpad ein. Ich denke, ab nächste Woche werde ich dann auch versuchen, das einzupflegen. Also nicht wundern, wenn dann Seiten dafür im WordPress-Blog im Admin-Bereich stehen. Einfach unveröffentlicht lassen, bis wir das Ganze dann starten. Gut. Die Sammy hat jetzt geschrieben, dass es in Paderborn eine Veranstaltung zu TTIP geben wird. Mit dem Titel Auswirkungen bis in die Kommune. Und zwar am Dienstag, den 29.04.2014 in der Cafeteria der Kulturwerkstatt um 20 Uhr. Ja, kommt jetzt noch dazu, deswegen haben wir den 4.4. nicht durchgekriegt, weil die NGOs alle seltsame Berührungsängste mit Piraten haben. Jetzt habe ich Folgendes gemacht. Ich sitze ja seit Januar im Vorstand des linken Forums Paderborn und wir werden das vom linken Forum veranstalten. Und dann ziehen nämlich Attac und andere mit. Und dann kriegen wir auch die Kulte voll in Paderborn. Das wird dann eine richtig gute Veranstaltung, nur dass wir eben nicht mehr da irgendwie groß vorne auftauchen, sondern nur Mitveranstalter sind und oder Unterstützer oder wie auch immer. Ist aber scheißegal, Futi sitzt auf dem Podium, ich sitze auf dem Podium, jemand vom linken Forum oder vom DGB oder was auch immer sitzt oder von Attac wäre noch besser, sitzt auf dem Forum, dann auf dem Podium, dann gibt es eine Podiumsdiskussion und Fragen aus dem Publikum und sonst was. Also so läuft es jetzt. Gut. Fragen dazu. Möchtest du, dass wir das auch über die Landespresse, Landesaccount bewerben? Das wäre keine schlechte Idee. Nur ist dann tatsächlich, wenn das als Pressemitteilung rausgeht, ist dann der Veranstalter tatsächlich und linkes Forum. Unterstützer sind dann, muss ich dann aber noch euch dazu sagen, wer genau es dann ist oder Mitveranstalter. Also etwas mit Vorsicht. Paderborn ist da ein sehr schwieriges Pflaster, weil es total CDU und katholisch dominiert ist. Und wer da zum Beispiel im DGB sitzt oder sonst wo, die haben sogar Berührungsängste mit der DIP, weil sie denen unterstellen, sie wäre eine verkappte Linke. Also das ist nicht so einfach. Das linke Forum hat einen hervorragenden Ruf, weil der Gründer des linken Forums ist der Professor Arno Klönne, der in Paderborn auch gelehrt hat, Soziologie, und hat mehrere Bücher geschrieben über die Jugend in den verschiedenen Zeiten, auch zur Zeit Jugendbewegungen auch. Und der hat einen sehr guten Ruf. Insofern sind wir da relativ gut positioniert. Also ich sage dann noch ganz genau vorher oder schreibe eine Pressemitteilung, die ihr dann lektorieren und rausgeben könnt. Okay? Das hört sich doch gut an. Yes. Okay. Der Termin mit Foto ist übrigens fest. Gut, hat sonst noch jemand was zum Wahlkampf? Zu dem Termin mit Foti, Sammy, schreibst du oder könnt ihr da irgendwas fertig machen im Nachgang, was wir veröffentlichen könnten? Du meinst hinterher einen Bericht darüber? Ja, also keine Ahnung, so hier nett, toll, unser EU-Kandidat hat was in NRW gemacht. Selbstverständlich, habe ich ja auch nach der, auch wenn ich das sehr stichwortartig gemacht habe, wie Holger bemängelt hat, dafür gibt es dann von einer anderen über PPU eine sehr schwülstige, schöne Geschichte mit, das war alles so toll und so wunderbar und welch erhabenes Gefühl. Das ist nicht so mein Ding. Also ich werde einen Bericht hinterher darüber schreiben. Ich habe das gar nicht bemängelt. Ich habe es nur bemerkt. Ach, du hast konstatiert. Alles klar. Dann bin genau. Ich beruhigt. Ja. Das, sollte auch einfach nur heißen, wenn ihr euch das jetzt anschaut, bitte verändert es nicht wieder im Stil ganz völlig, sondern das kann ruhig im Stil so bleiben, das ist völlig okay. Es ist ja, das, was ja auch namentlich erwähnt, ein Bericht von mir war, der dann auch im Kompass auftauchte, wäre das nicht sehr sinnvoll gewesen, irgendwas am Stil zu verändern? Ja, aber die Erfahrung sagt, wenn sowas irgendwie über eine Liste geht oder so, dann könnte es durchaus passieren, dass da sich ungefähr 20 Leute über den Text hermachen und ihn noch dreimal umschreiben. Ja, das geht bei manchen Texten eben gar nicht. Da kann man nur lektorieren, wenn Fehler drin sind. So, und deswegen habe ich ihn einfach Korrektur gelesen und fertig. So. Du bist ja auch ganz lieb. Dankeschön. Hast du toll gemacht. Hast du mit Lutz gemacht. Ich konnte gerade nicht. So, nachdem wir dann wieder den Flausch ausgetauscht haben, hat noch jemand was zum Wahlkampf? Sehr schön. Ich höre nichts, also wird es nichts geben oder zumindest nichts Akutes, hoffe ich mal. Kommen wir zu Anfragen AKs, AGs. Steht nichts drin? Hat jemand irgendwas? Wir hatten da im RT was, ne? Eine AG Energiepolitik. Den Blogbeitrag meinst du? Mhm. Ja, den werde ich heute Abend auch noch online stellen. Okay. Der ist auch bei der Fraktion gekommen, ne? Genau, der ist bei der Fraktion schon online. Alles klar. Gut. Ja, finde ich übrigens, muss ich an dieser Stelle mal erwähnen, sehr gut, dass das auf uns zugetragen worden ist, weil meistens rennen wir hinterher und gucken, dass wir was bekommen. Veranstaltungen. LPT machen wir gleich unten, denke ich mal. Nee, steht noch nicht drin, dann können wir ihn jetzt machen. Obwohl, nee, da steht er unter April. Dann machen wir gleich bei Termin. Termin. Gibt es sonst irgendwelche Veranstaltungen, von denen wir wissen müssten, von denen jemand weiß? Gut, dann nicht. Nächstes Mal gucken. Kommen wir zu Terminen, Aktionen. März. Am 29. März der bundesweite Europawahlkampfstart in Berlin. Für die Zuhörer, 29. März 2014, 16 Uhr, Einlass, Kampagnenvorstellung ab 16.30 Uhr, Ort Urban Spree, Revaler Straße 99 in 10245 Berlin. Ich weiß, dass der Pack hinfährt und ich weiß, dass er eine Kamera mitnimmt. Fährt sonst noch jemand von euch hin? Ich kann nicht, wir haben am nächsten Tag in Paderborn unsere Aufstellungsversammlung. Bist du dir bei Paki ganz sicher, Bernd? Weil wir haben nämlich KMV und da liebäugelt er auch mit. Er hatte das gesagt vorletztes Mal, dass er mit Gilda hinfahren will, glaube ich. Genau, ich gebe nur wieder, was er gesagt hat. Aber Schreibreform schrieb, er wollte auch noch kommen heute, nur halt später. Dann können wir ihn ja fragen. Gut. Dann hatten wir im März gestern noch eine Podiumsdiskussion in Düsseldorf. Dazu werde ich, denke ich, morgen auch noch was veröffentlichen. Da habe ich mit Jens noch einen Podcast gemacht. Da gibt mir dann noch was Schriftliches, was wir auf die Homepage setzen können. Und ansonsten sehe ich im März nichts mehr. Hat noch jemand was für März? Gut, dann kommen wir zum April. Und zwar 5.06.04 ist auch schön, ja? Ist der LPT in Bielefeld. Wir haben letztes Mal schon drüber gesprochen. Wir haben so ein paar Aufgaben verteilt. Ich gehe das jetzt mal ganz kurz durch. Ich fange mit den Namensschildern an. Ich habe mich schlau gemacht. Weder Paki noch Uwe wissen hundertprozentig, wo sie sind. Aber Uwe meint, sie wären in der Berti. Und von daher würde ich gerne die Vaku mal fragen, ob sie die nächsten Tage in die Berti kommt und mal gucken kann, ob die Lanyards da sind. Was ist das bitte? Entschuldigung, ich habe es gerade... Diese Umhängeschildchen, diese Bändchen, die einem um den Hals hängen für die Presse. Die sollen in der Berti sein. Ja, Uwe sagte was, wenn du durch den Presseraum durchgehst, geradeaus auf den anderen Raum zugehst, müssten sie links unten im Schrank gestanden haben. Da waren sie das letzte Mal. Und da ist halt auch die Frage, haben wir genug? Haben wir überhaupt noch welche? Oder müssen wir noch welche nachbestellen und nachdrucken? Gut, ich bin am Donnerstag da, dann gucke ich nach. Das nächste war die Technik, und zwar eine Druckeanfrage. Ich schieb das mal nach unten, weil unten haben wir nochmal Technik im Presseraum. Die Sackschüssel haben der Wilk und ich aus Koblenz geholt, die ist schon bei Dennis. Die Sattanlage, die ganze. Okay, gut zu wissen. Im Protokoll sind auch hinterlegt der Grundriss des Pressebereichs und da kann man sich dann reinschauen, was man, wie es aussieht. Jetzt ist der Paki noch nicht da, dann geht es um die Pressemappe, da wollte der Paki sich drum kümmern mit dem Incredible. Ich bin gespannt, was es da gibt, aber werden wir dann nachher drauf nochmal zurückkommen. Die Presseakkreditierung hat Strom- und LAN-Anschluss, hat der Balli letztes Mal gesagt. Und der Volker Neubert wollte sich drum kümmern, über die Akkreditierung. Bisher sind noch keine Anmeldungen eingegangen. Zumindest keine offizielle. Ich schaue noch mal kurz nach. Ja, wenn müsstest du mir zukommen lassen. Ich habe ja keinen Zugang zum Request-Tracker. Ja, ja, wenn da was kommt, stellen wir eine Liste zusammen. Ich weiß, dass heute schon eine Presseanfrage bei Sasa eingegangen ist. Holger, weißt du gerade aus dem Kopf, welche Zeitung das war? Nein, aber ich kann im Chat nachschauen. Moment. Super. Die wird wahrscheinlich morgen auch nochmal auf Paki zugehen und es sind halt die üblichen Fragen gestellt worden, gerade mit Blick auf den sogenannten Richtungsstreit, wie wir da stehen und ob wir auf dem Parteitag auch irgendwas Interessantes machen oder nur Satzung oder Neuwahlen. Ich weiß jetzt nicht genau, Sasa, was hast du der guten Dame berichtet? Richtig, Sasa ist doch da. Warum fragst du nicht selber? Die ist gerade aufgestellt. Stumm und taub. Okay, also eine Frau Krajicek. Keine Ahnung, von wem die ist. Hat sie nicht dazu geschrieben. Die ist immer da. Wenn mich nicht alles täuscht, WDR. Alles klar. Mein auch. Aber wir fragen Sasa gleich mal, wenn sie wieder da ist. Technik im Presseraum. Habe ich gesagt, kümmere ich mich drum. Habe ich direkt mit Timmy gesprochen. Und Timmy hat gesagt, sie haben uns auf dem Schirm und wir kriegen das, was wir auch kriegen, was wir immer gekriegt haben. Und ich habe ihn auch darauf hingewiesen, dass wir gerne die Möglichkeit hätten, den Stream zu gucken. Und als ich irgendwas von Monitoren oder Fernseher fabuliert habe, hat er mich direkt mit Beamer gekontert. Ich bin gespannt. Jetzt steht da noch Technik, AG Technik Drucker. Da werde ich dann nochmal nachfragen, ob auch ein Drucker bereitsteht. Ich hoffe mal, dass in Wir machen das wie immer ein Drucker enthalten ist. Beamer hatten wir beim letzten LPT auch. Ja, da war ich mehr mit Krenes unterwegs, da war ich nicht so oft in dem Raum. Gut, Blogpost über den LPT, der kann schon vorbereitet werden, da gibt es ein Pad, ich schau mal rein, ob schon mal drin steht. Nein. Gut, sollten wir uns spätestens nächstes Mal drum kümmern. Ja, spätestens. Kann man im Prinzip ja auch einen alten nehmen und gucken, was man davon als Gerüst nehmen kann, aber fände ich ganz nett, wenn da zeitnah was rausgeht. Der soll ja der Blogpost für danach sein. Ja, genau. Also ich sag mal, nächste Woche vorbereiten und im Pressebereich können wir den dann im Laufe des LPTs füllen und fertig machen, sodass er am besten den Sonntagabend noch rausgeht mit Bildern. Aber das werden wir gucken, wie stark wir vom Presse überlaufen sind und wie wenig Zeit wir dafür haben. Aber wenn sich irgendjemand berufen fühlt, da schon was zu machen, kann er auch gerne diese Woche schon was machen. Dann haben wir Fotos des Vorstandes oder Fotos insgesamt. Da hat die Leonie den Artgerecht gefragt und der hat sich wohl bereit erklärt, Fotos zu machen, da der Unterstrich ja jenseits des Weißwurst-Äquators verschwunden ist. Ja, ich hatte ihn kurz auf Twitter gefragt. Er schrieb, dass er noch guckt, ob er eine bessere Kamera kriegt, aber wäre sonst bereit, das zu machen. Gut, der nächste Punkt ist die LPT-Einladung. Die ist versendet worden. Haben wir bisher aber auch noch keine Rückmeldung gekriegt. Nicht wahr, Holger? Oder ist da was gekommen, was ich übersehen habe? Nö. Gut, ist auf jeden Fall rausgegangen. Ja. Zap, zap, zap. Haben wir die Reden von Paki, Jens, Foti und anderen schon als Textversion angefragt? Ich glaube bisher nicht. Ich werde denen gleich eine Mail schicken. Vorstand Ed? Oder da ist persönlich? Foti nicht mit bei. Achso, stimmt. Ich werde es an Vorstand Ed und die A3 dann ins CC nehmen. Aber das ist eine sehr gute Idee, weil dann können wir sie direkt zeitnah, wenn sie geredet haben, veröffentlichen auf dem Blog. Ja. Und über Twitter bewerben. Falls du was kriegst, kannst du es ja auch im Pad schon verlinken oder reinpacken. Das ist auch ein internes. Jo, ist okay, mache ich. Nach Möglichkeit schon Gerüst für Ergebnis-Blogpost vorschreiben. Das doppelt sich jetzt mit dem Blogpost da drüber. Ja, das ist das Gleiche. Habe ich übersehen, dass es schon drin stand. Ja, kein Problem. Ich fange mal an mit dem Ergänzen. Warte mal kurz. Ich wollte noch fragen, ob ihr Unterstützung noch braucht auf dem LPT. Wir können immer Unterstützung gebrauchen. Dann melde ich mich jetzt hiermit an zur Unterstützung. Da ich gerade Mumble nicht auf hatte und deine Stimme gerade nicht zuhören kann, wer bist du? Dann ich bin Michaela Sorger, Pressesprecherin Krefeld. Und sie hat sie unter Gäste schon eingetragen. Auch. Lernen wir dich auch mal alle kennen, klasse. Ich mach da mal den Punkt Helfer auf. Melde ich mich dann einfach, sobald ich da bin, bei euch im Pressebereich, ja? Genau, sprich uns einfach an. Und alle, die jetzt noch helfen wollen, können sich da unten mal eintragen. Ja, ich wollte einen neuen Punkt aufmachen. Und zwar habe ich mit Rücksprache mit Hularius und Paki und Sasa für uns einen Redeslot beantragt. Ich muss da gleich noch eine Mail rausschreiben, das genauer definieren. Einfach, dass wir uns da oben hinstellen können, erzählen können, was gerade so bei der AGÖA läuft und vor allem, um Mitglieder auch zu werben und Helfer zu werden. Wir können dann auch gucken. Ich hoffe, dass ich bis dahin die Blogseite fertig habe. Da steht jetzt so ungefähr 80% schon drauf, dass wir die dann da auch vorstellen können. Da könnt ihr auch mal gucken. Da ist auch schon die ersten How-To-Videos drauf. Wenn ihr dann noch Links habt zu irgendwelchen Videos, Texten oder sonst was als How-Tos für Pressepiraten, immer her damit, dann setzt die auch gleich noch mit drauf. Ich werde auch noch heute Abend wahrscheinlich einen Podcast machen mit Sasa und Paki, wenn er denn kommt, wo wir halt auch mal, ich sag mal, einen Podcast drüber machen, dass wir Mitglieder brauchen. Den werde ich da auch noch verlinken, den können wir dann verteilen zum LPT hin. Weil da hat man ja die meiste Aufmerksamkeit, wenn man unter dem LPT-Hashtag twittert. Habt ihr sonst noch was bei so einer Rede vorgestellt werden sollte? Ich würde natürlich auch nochmal das von Leonie ansprechen mit dem Vorstellen der KVs, um da auch nochmal ein bisschen Druck zu machen. Oder was heißt Druck? Werbung. Was ist denn eigentlich aus dem Krähennest-Help-Podcast geworden? Der steht auch bereits auf dieser Seite und das werde ich dann natürlich, da das Krähennest Teil der AGÖA ist, da oben auch noch mit sagen. Okay. Wollte ich mich auch drum gekümmert haben, aber ich habe leider momentan auf Arbeit sehr viel zu tun, dass ich mich priorisiert habe auf die ganzen Strukturdinge, die ich im Hintergrund am Zaubern bin. Und halt, ich sag mal, tagesaktuelle Dinge wie gestern habe ich den Jens halt begleitet. Von daher hat das ein bisschen gelitten. Aber das kommt, das kommt. Ich sehe langsam Land. Du Glücklicher. Auf dem Land wartet nur noch mehr Arbeit, das ist wie immer. Noch Anmerkung zum LPT. Habe ich irgendwas vergessen? Ich habe hier noch einen Karton mit Resten, mit Namensschildern, die werde ich mitbringen. Guck mal, wie viele das sind, das setze ich dann noch auf die Mailingliste. Nicht, dass das der besagte Karton ist, der in der Berti stehen soll. Mal gucken. Aber gut, dass wir die schon mal haben. Die brauchen aber dann das Datum und den Hashtag oder was vom LPT jetzt. Ja, also und Namensschilder für Presse, Hüllen. Ich habe Namensschilder sowieso Hüllen, extra. Ja, Uwe sagt, da wären noch ausgedruckte einige Blätter, wo halt im Prinzip ein weißes Feld ist, wo man dann halt die Presse und den Namen reinschreiben kann. Aber da werden wir gucken, wenn Vaku Donnerstag geguckt hat und Harald gesagt hat, wie viele sind, ob wir noch was nachbestellen müssen oder was gedruckt werden muss. Das würde ich dann sagen, machen wir über die Mailingliste. Genau, ich schick's über die Mailingliste, wenn ich was finde. Sonst noch Anmerkungen zum LPT? Ah ja, ich hatte vorgeschlagen, eventuell nochmal eine Mail auf die NRW-Info zu setzen oder auf die Aktive, dass man sagt, dass Antragsteller ja schon mal kurz zusammenfassen können, wo es in ihrem Antrag drum geht, dass man, wenn ein Antrag angenommen wird, ich sag mal, wir haben ja auch SMV und BO drauf, dass man dazu direkt auch was veröffentlichen kann, weil ihr habt das, weiß nicht, ob ihr es gelesen habt, es wurde gemeckert, dass das halt nur SMV in der Einladung stand und dass man BO vergessen hat und dass man das ja nicht wie beim BPT verkackt und da habe ich dann drauf geschrieben, dass das eher daran lag, dass das so spät abgestimmt wurde und dass es dann nicht aggressiv beworben wurde und wir sollten nicht in dieselbe Falle tappen, wenn wir irgendwas Cooles auf den LPT annehmen, dass wir das dann nicht direkt vermarkten und raushauen. Anmerkung dazu? Okay, schon gut zu sein. Nur Zustimmung. Ja, ja, Schweigen ist Zustimmung, das habe ich gelernt. Ja, so nicht. Ich würde die Begriffe SMV und BO beide nicht benutzen. Schreibt einfach online mit Bestimmung, Punkt. Weil es... Ihr müsst nach außen kommunizieren, dass die Leute online mitbestimmen können, nicht wie das Ding heißt. Das ist scheißegal. Das ist schon richtig. Restzustimmung. Ich schweige weiter. Schön, ja. Also wenn nichts mehr zum LPT jetzt kommt, dann machen wir weiter mit 12. April Stop Watching Us Demo in Köln. Da der Thomas hier ist, kann er uns wahrscheinlich direkt was dazu sagen. Ja, ich weiß jetzt nicht genau, wie auf welchem Wissensstand ihr seid, aber es findet am 12. halt eine ziemlich große zentrale Demo Stop Watching Us in Köln statt. Vielleicht könnt ihr mir helfen. Ich glaube, in ganz NRW finden sonst keine statt, oder? Nicht, dass ich was wüsste. Okay. Wir Kölner leisten technische Hilfe. Wir haben hier eine große Soundanlage, können also so einen Platz gemacht. Hinaus das Inhaltliche organisieren solche Leute wie der Florian Wächter und so. Ich kann dir gleich mal ein paar Links, zumindest ein paar Faces reingeben. Das wird mit Sicherheit eine größere Geschichte werden. Also wäre schön, wenn ihr da kommt. Wenn ihr, oder was wollt ihr da für Infos noch wissen? Also hier steht bei uns im Bett, dass Holarius den Hut auf hat und sich Content bei euch abholt. Wie ist denn da der Sachstand? Ja, ich gehe einfach davon aus, dass ihr werdet da auch vorher noch was machen als Aufruf oder so? Ja, de facto laufen da ja schon ständig Aufrufe. Sind ja schon auf der NRW-Seite geschaltet. Also eine Woche vorher geht es dann auch nochmal auf die Kölner drauf. Und wenn ihr euch die Seiten von denen ansieht, sind wir ja auch schön, also die NRWler als Unterstützer, als, glaube ich, und die Kölner sogar als Mitorganisatoren aufgelistet, die Piraten jeweils. Also wir kommen da schon sehr gut an. Wir sind ja auch hier in Köln sehr, sehr, sehr gut mit den Stop-Watching-Us-Leuten vernetzt. Aber wir haben denen jetzt auch versprochen, jetzt zum 12. steigen wir groß mit ein, deswegen auch die technische Unterstützung. Inhaltlich darüber hinaus sind, glaube ich, auch Redner angefordert. Ich meine, Foti kommt, ich gehe davon aus, auch der ein oder andere Landtagsabgeordnete wird vielleicht was sagen. Da bin ich jetzt aber nicht so auf dem Laufenden. Also wenn es eine allgemeine Nachricht gibt, die man über Facebook jagen kann, auf die kommunalen Seiten setzen kann, dann kann ich das bei uns auch draufsetzen. Allerdings aufs Krefeld wird keiner kommen, weil das für uns ein super heftiger Tag ist. Ab dem 12. dürfen wir plakatieren und wir haben Infostand. Ja, wenn ihr da Content für Social Media habt, schickt mir einen Link, dann verteile ich das auch an die KVs. Ja, oder Thomas, bist du auch auf der Vernetzungsliste, oder? Ja. Kannst du nicht einfach dann auf die Pressevernetzungsliste irgendwie das, was ihr da an Facebook-Links und sowas habt, mal draufpacken? Ja, das kann ich machen. Ich habe sie bis jetzt nur gelesen. Ich weiß nicht, ob ich da auch Schreibrechte habe, aber müsste ja gehen, ja. Du bist da... Ja, klar. Kannst du da drauf schreiben. Was ich bei sowas sehr praktisch finde, ist, wenn man jetzt fürs Blogsystem schon was geschrieben hat, einfach den gesamten Post als Textversion einmal öffnen und in ein Pad oder so kopieren das und dann den Link mitschicken, dass die Leute das selber übernehmen können und einfach nur reinkippen brauchen. Fände ich gut, mal damit zu experimentieren, ob das angenommen wird und ja, spart Arbeit und führt vielleicht dazu, dass mehr was draufsetzen oder sowas. Okay, ich schicke auf jeden Fall das, was ich habe, um. Sind in erster Linie Facebook-Seiten und die Homepage von denen. Und wenn es halt eine offizielle Ankündigungs-PM oder sowas gibt, die man verbreiten kann, da wir Unterstützer sind, können wir darüber auch noch eine PM rausgeben und sie bei uns auf dem Blog setzen, auf dem großen. Okay. Wäre ich auch stark für, aber haben wir noch ein bisschen Zeit für. Ja, wie gesagt, ist vor schon geraumer Zeit, vor ein, zwei Wochen, ist auf der NRW-Homepage zumindest schon ein Artikel drauf gewesen. Ja, aber wir sollten spätestens zum LPT hin da nochmal Werbung machen und das im LPT vielleicht auch noch eine PM veröffentlichen. Da haben wir sowieso ein bisschen mehr Aufmerksamkeit als sonst, hoffe ich mal. Vielleicht kriegen wir dann da auch noch was Augenmerk drauf. Okay. Gut, gibt sonst noch was dazu? Ich höre, das ist nicht der Fall. Dann füge ich an dieser Stelle ein neues Datum ein. Wenn ich das richtig im Kopf habe, ist am 19.04. große TTIP-Demos angesagt. Ja. Ja, wenn ihr das schon sagt, schießt los, dann kann ich tippen. Der Slash hatte was über die NRW-Info geschickt, habe ich nur gesehen. Ja, da haben wir das Protest, der hat einen super Protest-Wiki aufgemacht, wo sich alle eintragen können, die was machen. Und das andere ist, wir sollten es in allen Bundesländern an die jeweiligen LAFOs auch vermelden. Denn es gibt ja in einigen Bundesländern das Problem mit dem Tanzverbot, was wohl am Samstag, am Karsamstag, nicht so streng ist wie am Karfreitag. Und es sollte möglichst in zum Beispiel in NRW in allen größeren Städten stattfinden, weil ich weiß das aus OWL, die Leute sind nicht so furchtbar reiselustig. Also wenn man da sagt, wir machen das nur in Köln oder nur in Düsseldorf oder so, dann wird das dünner. Und dann natürlich auch noch die Verbindung mit zum Beispiel ATTAC, Kampak, BG, DGB, Verdi etc., dass da wirklich richtig was los ist. Also Bruno Kramm hat eben bei der Polgef-Sitzung oben gesagt, wäre das lieber, wenn zentrale Demos stattfinden, wo dann ein paar mehr Piraten sind als 10 Stück, wo halt jeweils nur 20, 30 Leute unterwegs sind. Ja, aber Harald, das ist genau das Problem. Ich kann in OWL in Paderborn oder in Bielefeld ist es nicht anders. Ich kann denen 10-mal sagen, wir wollen eine große Zentrale machen, deswegen fahren die trotzdem nicht nach Köln oder nach sonst wohin. Das ist ein Problem. Wenn wir aber eine in Bielefeld oder Paderborn machen, dann kannst du sicher sein, dass dann da auch eine ganze Menge Leute sind. Und wenn man die entsprechenden Bündnispartner noch mit ins Boot holt, was man im Kleineren auch besser kann als im Großen, weil sie im Großen alle so ein bisschen Eifersüchteleien haben oder Berührungsängste mit Piraten, dann geht das auch besser. Also es spricht schon einiges für ganz groß zentral, aber ehe es ganz klein und einmal nur zentral wird und sonst im ganzen Gebiet nichts, würde ich eher sagen, dann doch lieber so verteilt auf mehrere größere Städte, dass es wirklich Sinn macht. Ja, für Lippe hast du ja recht, weil Lippe kommt ja im Namen Nordrhein-Westfalen nicht vor, sondern nur im Wappen. Deswegen macht ihr dann schön was Eigenes, das passt schon. Nee, aber das Problem sehe ich auch. Ich sehe vor allen Dingen, dass das dann schon ziemlich aktuell aktiver Wahlkampf ist. Und dass dann vielleicht auch irgendwie alle lieber einen Infostand und eine Mahnwache dazu machen, als dass sie eine großen Demo wollen. Also ich kriege in Paderborn garantiert eine Demo hin mit anderen zusammen, aber ich kriege es nicht hin, dass wir einen Bus chartern und nach Köln fahren oder irgend sowas. Und ich kann auch nicht alle mitnehmen, die meisten unserer aktiven Piraten in Paderborn haben noch nicht mal ein Auto. Im Prinzip bin ich bei Demos zwar immer dafür, möglichst alle Leute an einem Ort zusammenzuziehen und was zu machen, wo man wirklich auffällt, aber jetzt gerade vor dem Kommunalwahlkampf, wenn die Leute sagen, hey, wir kriegen vor Ort was hin, stimme ich Sammy zu, dass das eine nette Alternative ist. Also ich sehe das ähnlich. Also hier in Krefeld kriege ich für eine Demo locker 10 Leute zusammen. Wenn ich bei den gleichen Leuten anfrage, ob sie auch nur nach Düsseldorf, was nebenan ist, fahren, kriege ich nur noch 5. Bei Köln sind es dann vielleicht noch 3 maximal. Ja, ich versuche schon, dass wir zu der Stopwatching als Demo fahren. Das ist stimmt, kommt auch nochmal dazu, wenn das eine Woche vorher ist. Ja. Anyway, das sollen sich die Leute vor Ort überlegen, ob sie ein Demo machen wollen oder nicht. Ich glaube nicht, dass wir da von der AGÜA das hier endgültig ausdiskutieren können. Wir müssen halt nur gucken, ob es welche gibt, die wir bewerben sollten. Von daher sollten wir nochmal über die NRW-Liste und auch über die Vernetzungsliste den Link teilen und die Mail von Pirate Slash teilen und fragen, wer macht was, weil dann können wir vorher eine PM rausgeben, dass wir das unterstützen und eine Liste aufmachen, wo man die ganzen Demos findet. Das findest du schon bei dem Protest-Wiki, da ist gleichzeitig eine Google Maps und da tragen sich alle ein, die Demos machen. Ja, aber das kann man ja nochmal verteilen. Jo. Dann sollten wir aber mit Bruno nochmal absprechen oder mit Pirate Slash, wie die ganzen Bündnispartner, wir haben ja gelernt, dass das immer sehr schwierig ist, es finden, wenn man dazu Unterstützungs-PMs rausgibt. Ja, das Problem ist, dass zum Beispiel auf Bundesebene zumindest Attac und Compact nicht unter einen Hut zu kriegen sind, weil jeder möchte gern der Erste sein. Und da genau ist das Angenehme, dass du in kleineren Bereichen, also im Land oder so, oder auch in einer Stadt, in einer größeren, viel eher die Leute zusammenkriegst. Die kennen sich zum Teil, die arbeiten sowieso schon miteinander, da ist es einfacher. Ich sehe sowieso ein Problem drin, wenn nur wir Piraten das machen, kriegen wir nicht genug Leute auf die Straße, weil die Information in die Bürgerschaft über das, was TTIP ist, ja noch gar nicht überall wirklich angelaufen ist. Vielleicht kann ich zu Köln kurz sagen, generell ist das Bündnis da recht groß. Es sind noch Linke, Grüne und noch ein paar andere dabei, ne? Also wenn ich an die ACTA-Demo denke, die wir hier organisiert haben, da waren etliche Parteien und NGOs mit dabei. Deswegen war die auch gut und groß, verhältnismäßig für Paderborn. Und genauso werde ich das dann auch hier machen jetzt bei dieser. Das solltest du auch. Sprech die an. So kurz vor der Wahl kommen die auch mit Sicherheit alle angerannt. Ich habe die schon angesprochen. Ich bin schon längst dran am Tun. Juti. Dann warten wir mal ab, was bis nächste Woche an Rückmeldung kommt und wo was stattfindet. Und dann können wir uns überlegen, wie damit umgehen. Sehe ich ähnlich wie dem 12., dass wir da zum LPT dann, wenn wir da sowieso zusammensitzen, drüber sprechen können, was und wie wir da machen. Das dann zeitnah veröffentlichen. Das ist ja wieder eine Woche nach der Stopwatching. Also das heißt, wir haben noch ein bisschen Puffer. Gut, kommen wir zum 25. April. Großes überregionales EU-Wahlkampf-Event in Trier, Rheinland-Pfalz. Wer weiß dazu was? Wer hat's eingetragen? Meine Farbe ist es nicht. Ich hab's nur aus dem letzten Pad kopiert, all die Termine, die da so in Altrosa sind. Das Rosa war ich gerade, ich musste nur gerade Notrettung machen. Also ich weiß nicht, wie das in anderen Kommunen ist, aber bei uns ist Tag der Arbeit immer ein großer Multikulti-Fest und hast er nicht gesehen, also im Stadtgarten heißt das Ding. Ist das bei den anderen nicht? Wir sind aber am 25. April, es sei denn, es kommen jetzt keine Informationen mehr dazu. Achso, Entschuldigung. Ich dachte wegen dem Rosa. Sorry. Also ich habe zu Trier keine Informationen. Ja gut, dann fragen wir nächste Woche nochmal nach, hat ja noch ein bisschen Zeit. Tja, mal abwarten. Wenn jemand das hört und was dazu weiß, bitte melden. Ja, 1. Mai, Tag der Arbeit, du sagst es, regional sind dort verschiedene Veranstaltungen. Ich weiß nicht, wie das mit den großen überregionalen Veranstaltungen sind, ob wir daran teilnehmen. Ich weiß aber, dass zum Beispiel die Bochumer Piraten auch am ersten Tag der Arbeit im Bochum teilnehmen. Ja, gibt sehr viel Örtliches bei uns in Düsseldorf auch. Ich würde vorschlagen, dass man das auch nutzt, um zum Beispiel unsere TTIP-Flyer zu verteilen. Haben wir denn da irgendwas, was für unsere Runde jetzt, was wir uns vornehmen wollen oder so? Wir sollten auf jeden Fall ein Statement dazu rausgeben, zum 1. Mai Tag der Arbeit. Könnte man eigentlich ganz geschickt verbinden mit TTIP, weil das auch Arbeitsrecht und ähnliche Bestimmungen betreffen kann oder wird wahrscheinlich. Und da die Leute ja nun alle arbeiten, ob in kleinen oder größeren Firmen oder in der Landwirtschaft oder in Einzelhandelsgeschäften, es trifft jeden, wenn TTIP so durchkommt. Und insofern ist da eine Information dazu ganz gut, glaube ich. Finde ich nicht verkehrt. Ja, zum Tag der Arbeit sollten wir aber auch vom Ursprung her des Tages Richtung Sozialpolitik was machen. Also sprich, diesen zerschossenen Mindestlohn, den sie uns da jetzt unterjubeln wollen, und da sollte man da mal an die Sozialpiraten rantreten, ob die da was machen können. Ja, aber auch da trifft es wieder frontal auf TTIP. Ja, ich sage ja nicht, dass wir nicht zu TTIP machen sollen. Ich sage, wir sollten das zusätzlich machen. Ich glaube, der Tag der Arbeit ist seit Jahrzehnten gebrandet auf ein bestimmtes Thema. Und dazu muss man zu dem Thema was machen. Und da kann man TTIP mit einflechten. Wenn man jetzt nur TTIP zum Tag der Arbeit macht, wird das wahrscheinlich untergehen zu den ganzen Meldungen, die sonst zum Tag der Arbeit kommen. Das muss man schon geschickt verbinden. Ich weiß nicht, wie seht ihr das? Ich sehe das anders. Also ich drück's mal so aus. Ich könnte zumindest in Krefeld die SPDler damit festnageln, dass sie letztes Jahr die Riesenschilder damit stehen hatten, das Mindestlohn ab sofort und keine Ahnung, 8,5 für jeden. Also man könnte die da schon drauf festnageln. Also ich denke nämlich auch, dass es eine sehr gute Vorlage ist. Ja, stimmt. Nur ich dachte eben in eine andere Richtung, dass, was wir ja häufig tun, dass wir uns verzetteln, zu viele Sachen zu machen und dann geht jedes Einzelne irgendwo im Gedränge unter. Wenn wir uns auf eine Sache oder auf maximal zwei konzentrieren und die überall dann auch machen, dann ist das sehr viel wirkungsvoller. Ich habe mal gerade das Motto gegoogelt, gute Arbeit, soziales Europa. Hallo, hier ist das Arbeiterviertel Bochum Nord. Da ging's mal um einen 8-Stunden-Tag. Da ging's vielleicht auch mal um gerechten Lohn. Ich teile euch mal ganz sachlich und höflich mit, dass wahrscheinlich alle Leute, die die Zielgruppe dieses Tages sind, TTIP einen Scheißdreck interessiert. Das ist schade, aber leider Fakt. Wenn wir denen mit irgendwelchen Exotenthemen um die Ecke kommen, ist das total kontraproduktiv. Es ist Tag der deutschen Arbeit. Punkt. Björn, du hast in einem Punkt recht, aber das liegt auch an unserer Vorbereitung, bitte. Denn wenn die Leute nicht informiert sind, dass es sie ganz direkt angeht und ganz schmerzhaft angehen wird, dann können wir es sowieso vergessen. Wir müssen also wirklich die Leute mitnehmen und wenn sie erstmal halbwegs informiert sind, dann wird es sie auch interessieren. Ja, aber du verteilst auch zu Weihnachten keine Ostereier. Boah, ey. Deswegen sagte ich, wir sollten das aus meiner Sicht wirklich, wie Björn sagt, prioritär auf diesen Punkt setzen und vielleicht in diesem Punkt auf die Situation der Arbeiter Niedriglohnsektor, der durch TTIP vergrößert wird, das mit einflechten, unterschwellig, aber nicht als Hauptthema setzen. Aber das passt nicht zu dem Tag. Okay, nur das, was nicht untergehen lassen, weil es auch zu dem Tag gehört. So, ich fix dann da mal Sozialpiraten an und sag auch, sie sollen das damit einbasteln, dass sie da auf Mindestlohn gehen und auf prekäre Beschäftigungsverhältnis und Freizügigkeit des Arbeitsmarktes oder ungehemmtes Kapitalismus und das mit TTIP verknüpfen. Und dann gucken, ob da jemand bereit ist, was zu schreiben. Dann können wir vielleicht noch ein, zwei Originaltöne vom Vorstand da reinbasteln oder von Toso eventuell oder Tos, je nachdem, wer es möchte. Die schreibe ich auch noch an. Ich werde mich jetzt kurz verabschieden, wie angekündigt. Ich muss noch einen Podcast mit Daniel Schwert machen, der hat nur ein begrenztes Zeitfenster. Holger, übernimmst du bitte so lange? Ja. Und ich möchte am Ende noch allgemeine Sachen sagen. Also wenn ihr Feierabend macht, sagt mir kurz bitte vorher Bescheid. Jo, alles klar. Danke. Jo. Nochmal. Ja, Termine sind wir eigentlich fertig, ne? Ja, jetzt kommt der 10. Mai. Achso, da ja, 10. Mai. Weiß jemand, ob da wirklich noch eine ist oder ob das nur eine Termindopplung war, weil wir am Wochenende gerade eine hatten? Kurz googeln. Ich meine, Mai findet dann eine Zentrale in Berlin statt. Ja. Leute, wir haben Kommunalwahlkampf und wir haben EU-Wahlkampf gleichzeitig, abgesehen von denen, die keinen Handschlag getwittert haben. Das heißt, wenn wir in einer Tour Demos haben, Gott weiß wo, überall, dann ist die Lust, da noch irgendwo mitzumachen, wird immer geringer. Es ist auch rein auf Berlin. Also ich habe gerade mal gecheckt per Google. Das ist nur Berlin. Können wir den 10. Mai streichen? Ja. Naja, ich habe es einfach gestrichen. So, 25. Mai, Wahlkampfparty in Berlin. Muss uns nicht weiter interessieren, weil ich glaube, wir werden kommunale Wahlkampfpartys machen, wenn überhaupt. Wenn wir irgendwas zu feiern haben. Und wenn wir nur feiern, dass der Wahlkampf endlich vorbei ist. Genau. Ja, weiter zum Sonstigen. Ja, ich möchte ganz gern noch was zu deiner Mail auf der Liste zu der LPT-Einladung sagen. Einmal was den Ton angeht und einmal auch einen konstruktiven Vorschlag. Ich fange mal mit der Beziehungsebene an. Ich fand das unterste Schublade, ich weiß, du hast dich schon dafür entschuldigt und da ist jetzt auch kein Groll mehr oder so, aber das ist für mich ein No-Go, davon Vergewaltigung zu sprechen. Das klingt so, als hätten die Leute da Spaß dran, anderen die Arbeit zu versauen. Dabei ist es, denke ich, bei jedem hier so, dass er sich irgendwie Zeit frei schaufelt, um da was für die Piraten und dann für die ÖA zu machen. Von daher finde ich das sehr kontraproduktiv, das schreckt Mitarbeiter ab. Also wenn ich sowas als jemand, der jetzt nicht aktiv dabei ist, lese, habe ich auch nicht unbedingt Lust, in den Kreis reinzugehen und mitzumachen. Es kostet Zeit, weil ich bestimmt auch 5-6 Mal eine Antwort auf der Zunge hatte, was man denn da jetzt entgegnen könnte oder sollte, es dann aber doch gelassen hatte und führt auch im Zweifelsfall dazu, dass die Leute nichts mehr machen. Ich erinnere mich dran, dass wir das neulich schon mal, also was heißt neulich, vor einer Weile hatten, dass es darum ging, dass eine PM rausging, wo es dann hieß, um Himmels Willen, wie konnte das so stehen gelassen werden, das war scheiße. Diesmal haben wir, wie konnte das so verfuscht werden, das war vorher toll und ist jetzt scheiße. Und da haben wir noch ein Problem im Umgang, denke ich. Und als ganz konkreten Vorschlag würde ich sagen, einfach eine Zeile rein, wenn jemand sehr stolz auf seinen Text ist, da eine sehr enge Beziehung zu hat oder einfach meint, der ist jetzt perfekt und soll nicht mehr geändert werden, dass man das schreibt, bitte nur noch reine Rechtschreibkorrektur oder so. Ganz einfach, damit wir nicht immer wieder überlegen müssen, was darf da jetzt verändert werden oder wem gehört der Text, wer muss gefragt werden. Das finde ich einfach sehr, sehr unschön, wenn zu der Auslastung, die wir alle hier haben, dann noch sowas kommt. Ja, also ich hatte mich ja schon dafür entschuldigt. Ich war geladen, wie das halt so ist. Weil ich mir halt schon doch auch ich war halt mit der Erwartung nach Hause gekommen, dass ich da jetzt nichts mehr dran machen müsste. Und was halt passiert war, dass der Text in einigen sachlichen Sachen einfach verändert worden ist. Und zwar an Momenten, das ging nicht um Formulierungen, es ging darum, dass ich die Sachen auch durchaus mit Nachdenken dahinter da reingepackt hatte. Und zum Beispiel dieses Thema von der von dem Misstrauensantrag gegen Carsten, das habe ich ja nicht umsonst da reingeschrieben. Und dann sehe ich halt im Pet-Chat, irgendwer sagt, das wäre aber zu hart. Und dann sagen alle, oh ja, das stimmt. Und dann wird's rausgestrichen. So, das hat aber Gründe, dass man sowas da reinschreibt. Nämlich, dass man ehrlich mit den Leuten umgehen muss, mit den Journalisten. Und vor allen Dingen, wir wollen mit dieser Einladung Journalisten dahin bringen. Da ist es eher für uns von Vorteil, wenn man einen etwas härteren Moment darin hat, indem man sagt, ja, wir haben da ein Problem. Wir haben da einen Misstrauensantrag gegen einen Vorstandsmitglied. Das führt vielleicht dazu, dass sich irgendwer davon popcornmäßig angezogen fühlt, hinkommt und dann aber unsere Arbeit sieht und unsere Arbeit bespricht. Das ist das Ziel dahinter. Hilarious, es müsste ja auch eigentlich, jetzt abgesehen vom Ton, der mich nicht gestört hat, weil ich dich zu lange und zu gut kenne, Es müsste ja eigentlich auch klar sein, dass Lektorat nicht heißt, in irgendeiner Form inhaltlich was verändern, sondern wenn ein ungeschickter Satzbau ist, kann man den umstellen. Wenn da ein endloser Satz ist, kann man drei Hammersätze draus machen und Fehler zu korrigieren. Und mehr auch bitte nicht. Das ist Lektorat. Ja, also ich habe auch, also da waren zwei, drei Formulierungen umgebaut, die habe ich auch dann so gelassen und mich auch darüber gefreut, dass das verbessert worden ist. Aber es gab eben auch diese Formulierung von zahlreichen Anträgen, wo Schreibi dann zu Recht im Chat geschrieben hat, hallo, zahlreich, das sind 5. Ja. Hallo, so ein kleines Fähnchen. und ja, sorry, auch da hat meine Formulierung war eher wenige Programmanträge in die Richtung. Da muss man ja auch ehrlich mit den Leuten sein. Ja, das war, glaube ich, keine Sache der Ehrlichkeit, sondern eher der Fehlinformation. Ich hatte im Patchet irgendwann noch gesehen, dass jemand was von, ich weiß es nicht mehr, waren es 20 oder so Programmanträgen schrieb, keine Ahnung, wer die Zahl her hatte. Und dann natürlich das wenige irgendwie komisch aussah. Also da dann auch nochmal der Appell an alle, genau zu prüfen, was sie da an Infos einbringen. Ja, und an der Stelle habe ich mich halt auch geärgert, weil natürlich hatte ich mich morgens durch die gesamten Anträge gelesen, damit ich diesen Text schreiben konnte. Und dann gehen da Leute rein und wissen nicht, wie viele Anträge es sind und ändern dann den Text. So, wenn ihr an den Infos was ändern wollt, dann müsst ihr die Infos besser wissen als ich. Was mir jetzt zu, also ich denke, da ist ja auch einiges durcheinander gegangen, aber was mir so auffällt, wenn ich auf die Liste gucke, mit dem Verlauf, dann haben wir erst eine, wir haben dann noch PMs zu basteln, Einladungen zum LPT, dann geht's ein bisschen spät, dann sagen alle möglichen Leute, wie sie Zeit haben oder nicht Zeit haben, dann ist einer von dir da, ich habe das jetzt so einigermaßen fertig, schaut bitte mal drüber, ja, und ob das irgendwer anpassen kann. Auf jeden Fall zieht sich das sehr lange durch die Mailingliste und ich glaube, es ist dann oft unklar, wie fertig das ist und wie viel da noch zu machen ist. Mhm. Also vielleicht sollten wir das dann einfach nochmal mit klareren Titeln raushauen oder eben, das würde ich vielleicht zusätzlich machen, in das Pad selber auch nochmal eine Zeile schreiben, wie ist fertig, bitte nicht mehr ändern, nur noch lektorieren oder so. Einfach weil das Thema jetzt schon öfter bei uns aufkam und dann denke ich, für viele Lektoren auch, die helfen wollen, damit lauter guten Absichten reinstolpern, unklar ist, was genau da noch zu tun ist. Aber ich glaube mal zur Klärung, ich mache das ja auch auf Bundesebene. Wenn ich zum Lektorat gebeten werde, dann gibt es eine Mail, da steht drauf, bitte mindestens 2 Lektoren und dann entweder ASAP oder nicht so eilig oder sonst irgendwas, dann hat man einen fertigen Text, bis auf die wenigen Male, wo man gebeten wird, dran mitzuarbeiten. Fertigen Text habe, dann gucke ich nur, wie ist der Satzbau, ist da was geschickter zu formulieren, ohne den Sinn zu verändern und ansonsten auf Fehler, mehr auch nicht. Und das muss eigentlich klar sein. Das ist bei uns aber nie so ganz klar. Ja, ich hatte halt auch reingeschrieben, Stand, Lektur oder sowas. Also, der Text war fertig. Das hatte ich in den Chat geschrieben. Dann wurde allerdings so viel in den Chat geschrieben, dass es auch keiner mehr gesehen hat. Das ist eh klar. Können wir uns dann angewöhnen, Holger, das wäre für alle einfacher und dann gäbe es auch solche Probleme nicht mehr, dass derjenige, der den Text gemacht hat und ihn dann ins Pad stellt zum Lektorat, einfach auf der AGÖA-Mailingliste schreibt, bitte Lektorat, Text ist fertig. Und dann kann man ja auch oben eintragen, Text fertig und den Namen dahinter. Das wäre wirklich leichter, dann haben wir solche Probleme nie wieder. Oder du bittest jemanden, den du kennst, der inhaltlich mindestens genauso gut drauf ist wie du, komm mal bitte ins Bett und hilf mir oder ich brauche noch jemanden. Aber ansonsten zum Lektorieren bitte nur fertige Texte, sonst passiert sowas immer wieder. Ja, also ich muss auch ehrlich sagen, ich war an dieser Stelle auch ein bisschen frustriert. Also es war super, dass Vako da die Vorarbeit gemacht hat, die eine alte Einladung reingebaut hat. Fand ich großartig. So, und dann habe ich halt den Fließtext gemacht, also das, was jetzt zum Thema speziell war. Moment, wo wollte ich gerade drauf raus? An so einen Stellen, also ich hatte irgendwie, weiß ich nicht mehr, wann ich die ersten beiden Pads also die LPT-Einladung und für, da war noch irgendwas. Das war, glaube ich, die Energiewende, ja. Da hattest du eine Mail geschickt mit den beiden Pads, wo im Prinzip noch nichts drin war. Ja, genau. Das war direkt nach der letzten Sitzung. Ja. Und so an solchen Stellen, ich finde es halt seltsam, wenn sowas kommt, man sagt hier, das sind Sachen, da müsste was getan werden, dauert es meistens Tage oder es passiert gar nichts, bis irgendwas passiert, also ne, so entweder gar nichts oder es dauert doch länger. Wenn dann aber man sagt, hurra, dann kommen auf einmal 30 Leute an, sagen wir 15. Ich glaube, so. Das ist einfach eine Sache der Priorisierung. Jeder hat zu viel zu tun und sobald irgendwie eine Deadline im Spiel ist oder es so nach letzter Chance klingt, sind alle da. Es ist irgendwie genauso wie wenn Plakatentwürfe oder wenn Designs abgefragt werden oder wenn es dann heißt, hier, jetzt sind unsere Sachen fertig. Holger, Lektorat heißt ja nicht unbedingt, dass derjenige, der hinterher lektoriert, da inhaltlich so hundertprozentig informiert ist. Das heißt, wenn man etwas in ein Pad stellt, wo noch gar nichts ist, dann sollte man vielleicht speziell die Leute anschreiben, die sich mit dem Thema wirklich gut auskennen. Denn das ist ja hat dann ja mit Lektorat nichts mehr zu tun. Ja, das ist ja alles richtig. Also an den Stellen... Bitte, wenn auch eben so um Textarbeit gefragt wird, bitte genauso reagieren wie bei Lektorat. Ein bisschen schneller reingehen, mal gucken, was tun. Wäre ein großer Vorteil. Wie gesagt, ich habe halt mir da wirklich die Zeit ziemlich aus den Rippen geschnitten, dass ich diesen Text hab schreiben können. Ich habe das ganze Antragsbuch quasi gelesen, zumindest alle Überschriften. Und dann kriege ich es halt so, auseinandergerissen. Aber wenn sowas ist, hast du ja immer noch die Möglichkeit, das einfach zurückzusetzen über den Timeslider, also so du gespeichert hast. Ja, habe ich dann ja auch gemacht. Ja, also das fände ich dann noch die bessere Alternative als, Aber da, wie gesagt, ich habe es auch jetzt nicht angesprochen, um dir das nochmal explizit vorzuhalten oder so, sondern dass wir gucken, was da schiefgelaufen ist und wie wir das vermeiden. Ragen auf der Liste ist sinnlos, das weiß ich auch. Tut mir auch leid. Gegessen. Hauptsache, wir haben klare Regeln für die Zukunft und dann weiß jeder Bescheid. Irgendwas wollte ich da noch. Ich hatte ja auch noch mal dann eine Mail nachgepackt, wo ich mal konkret gesagt habe, was mich am meisten geärgert hat. Oder wo ich gesagt habe, hier, da die Begründungen und so. Und noch mal bitte, wenn ihr irgendwas schreibt, denkt bitte an diesen Satz mit den Abkürzungen. Ich sehe das immer wieder, dass wir da wegkommen. Wir müssen da zu richtigen Sätzen kommen. Bitte keine Beamtensprache mehr. Danke. Holarius, noch eine Bitte, wenn sowas ist wie mit Text ist fertig, bitte nicht mehr verändern, schreib es nicht in den Patch-Chat. Da steht manchmal so viel, dass man sich nicht wiederfindet und dann wäre es gut, das einfach mal kurz über die Mailingliste zu hauen. War nur ein Vorschlag. Ja. Ja, und mit der klaren Anweisung, wie das bei der Bundespresse auch geht, wir brauchen hier zweimal Lektorat bis Punkt. Jo. Ja. Weil wenn ich dann da drei Leute im Pad sehe und ich bin gerade bei der Arbeit, dann gehe ich auch gerne wieder raus, weil ich mir denke, das sind dann genug Leute zum Lektorieren, die brauchen mich jetzt nicht. Ja, auch das ist richtig, ja. Also drei müsste eigentlich ganz oder ausreichen. Dann auch bitte dieses, im Moment, wo ihr reingeht und es bearbeiten wollt, schreibt es oben unter Lektorat gleich hin, dass ihr das macht. Mit Uhrzeit ist eine Selbstverständlichkeit und anschließend sichern. Und schreibt es meinetwegen auch nochmal in den Pad-Chat. Nee, einfach auf die AGÖA. Erstes Lektorat fertig, zweites Lektorat fertig. Ist das einfachste, Holarius. Ja, auch das. Aber auch ruhig in den Pad-Chat, so ist es genug. Müssen nicht noch 5 Leute mit dran arbeiten. Ist okay. Gut, dann wären wir eigentlich soweit. Haben wir noch was anderes oder haben wir da noch Bemerkungen zu? Möchte noch wer was sagen? Ja, ich. Der Uwe hat ja heute über die Mailingliste geschrieben, dass der Bund ein neues Presseverteilungs- und CRM-System anbietet und hatte angeregt, dass wir uns da Gastzugänge zulegen. Grundsätzlich dazu gesagt, als wir uns im Dezember zusammengesetzt haben, hatten wir auch schon angesprochen, dass wir die Presseverteiler umstellen wollen. Das hatte sich einfach, weil wir momentan mit der Schrotflinte alles gezielt auf alle schießen und nicht selektieren und gucken, was kann man wohin schicken und wie teilt man das auf und mal Gedanken drüber machen, an wen wir alles schreiben. Hatten wir gesagt, wir wollten verschiedene Listen aufsetzen für spezielle PMs, spezielle Nachrichten, dass es halt auch wirklich an die Fachmagazine geht. Das lief dann auf das Problem, dass das Verwaltungsportal nur eine Verteilerliste möglich macht. Wir hatten dann überlegt, das im Laufe der Strukturanpassung, Strukturänderung auch anzupassen. Das Problem ist, dass der Herr des Verwaltungsportals ja momentan nicht so gut zu erreichen ist, wie ihr alle wisst. Hatten dann als Alternative geschaut, was wir machen könnten. Da war ein WordPress-Plugin in Rede und dann haben wir gesehen, dass die Fraktion ein schönes Tool hat, was Freeware ist und Open Source ist und wollten da einen eigenen Server für aufsetzen, der dann auch für die Untergliederung zur Verfügung stehen sollten. Das hatten wir auch schon angesprochen, bloß wie es überall ist, hat kaum einer Zeit, alle sind im Wahlkampffieber. Sodass das ein bisschen ja noch in der Mache war, da bisher aber noch nichts passiert ist und am Wochenende halt diese Nachricht kam, dass das Bundsystem jetzt endlich neu läuft, haben wir dann natürlich sofort zugeschlagen und haben gesagt, hier kommt Testzugang für uns bitte, wir hoffen, dass wir den jetzt die Tage kriegen. Wir haben ihn zeitnah zugesagt bekommen, wir haben jetzt erstmal Paki, Holger und mich mit dem Testzugang versehen, um mal zu gucken, ob sich das lohnt oder nicht. Wenn sonst noch jemand einen Testzugang haben möchte, um zu testen, kann er sich gerne melden. Und ich hoffe, dass wir das vor dem LPT auch noch ausprobieren können, alles, damit wir im LPT halt dazu bei dem Redenslot, den ich oben erwähnt habe, auch was sagen können. Einfach, weil dieses System nicht nur für LVs und Bundespresse ist, sondern halt auch die ganzen Untergliederungen sich da einbringen können. Dann kann man das vorstellen und sagen, wenn ihr das wollt, könnt ihr das machen, wenn nicht, dann nicht. Ja, das wollte ich dazu sagen. Gibt es dazu Fragen? Ja. Könnt ihr das dann, wenn es getestet ist oder vielleicht auch schon vorher ins Pirateninfo packen? Wissen die das noch gar nicht? Keine Ahnung. Ich glaube nicht. Sasa, bist du da? Ja. Pirateninfo ist informiert. Sorry, ich habe gerade kurz nicht aufgepasst. Was braucht Pirateninfo? So kommt's raus. Oh, Arschkrampe. Danke, ich mag dich auch. Sie hat mir liebevoll gesagt, dass sie mich mag, ja. Es ging darum, dieses neue CRM und Presseverteilungstool vom Bund, dass ich das an Pirateninfo weitergeben soll, was ich dann, da du da bist, direkt als erledigt gesehen habe. Gibt es denn da irgendwie einen konkreten Link zu? Weil wir können ja nur Links reinpacken. Wir können nur Links reinpacken. Genau, das ist halt eben der Punkt. Also wenn es da halt irgendwie, keine Ahnung, halt eine URL gibt, die dann zu diesem Tool hinführt, ist das kein Ding, dann können wir das auf jeden Fall auf Pirateninfo mit verlinken. Wenn wir einen Test-Account oder Testzugang haben, das ausprobiert haben, wollte ich das auf jeden Fall auch auf piratenpresse.piratenpartei-nrw.de draufsetzen unter Tipps und Tricks und eventuell, wenn es gut ist, gucke ich mal, ob ich da auch ein kleines How-To-Video mache, dass wir das da auch verlinken können und die Links kann ich euch dann geben. Das wäre super, genau. Und dann schickst du uns einfach dann die Links zu und dann bauen wir das ein und dann ist gut. Seht ihr, jetzt bin ich zufrieden. Gut, der gute Tag für den heutigen Tag ist damit erledigt. Sehr schön, das noch vor 12 Uhr. Ich bin glücklich. Wir wollten doch noch was vom Paki und irgendwie ist er doch jetzt da. Ist er da? Paki? Ja, über mir. Paki? Hört ihr mich? Ja. Ja. Okay, weil mein Rechner hängt hier gerade massiv. Ich bin gerade noch mit einer 300-400 MB großen Datei am Rumfuhrwerken und der hängt, mein ganzer Bildschirm ist weiß und ich sehe nichts. Aber wenn ihr mich hört, ja, dann schieß los. Gut, das erste war, glaube ich, die Pressemappe. Da wolltest du dich drum kümmern für den LPT. Kannst du uns deinen Sachstand geben? Sachstand ist, dass ich noch nichts habe. Ich habe auch vom Unterstrich leider noch nichts gehört. Den hatte ich gefragt, dass er mir die Vorlage schickt, damit ich zumindest digital schon mal so ein bisschen einen Rahmen habe, weil das ja meine erste Pressemappe ist. Insofern, ja, lasst uns darüber reden, was da alles rein muss. Du wolltest dich auch an Incredible wenden, ne? Paki, hast du da nicht noch, weil wir hatten noch das Problem letztes Mal schon beim LPT, dass der Unterstrich da die Datei hatte, aber du hattest das doch in den Auftrag gegeben. Hast du da nicht irgendwie die Datei noch rumfliegen? Ja, das kann sein. Da muss ich mal gucken. Das war, ich meine, der hat mir das auf den Stick, oder ich habe das auf den Stick kopiert. Kann sein, dass ich das irgendwo noch in meinem Mail-Ordner habe, die PDF. Mir wäre halt lieber gewesen, ich habe die Originaldatei, weil dann hätte ich da einfach nur Grafiken austauschen müssen. Aber das ist natürlich auch eine Idee. Okay, ich habe nicht so viel Plan von, weil sonst könnten wir da einfach dann die Infos nur halt aktualisieren und dann ist gut, da brauchen wir jetzt auch keinen großen Schnickschnack machen oder so. Ich weiß nicht, wir haben ja glaube ich auch nur irgendwie 5, 6 oder so auf dem Parteitag wirklich verteilt. Also wir haben auf jeden Fall noch den Text von der alten Pressemappe in irgendeinem Pressepad, meine ich. Meinst du den witzigen Text? Den von Schreibi. Ja, der war prima, aber ich glaube nicht, dass wir den nochmal benutzen können. Nee, einer fällt ja schon mal raus. Außerdem, ja. Nee, auch von wegen wiederholt solche Gags einfach nicht. So ist es. So, nee. Das war einmal wirklich ein Gag, aber zweimal funktioniert das nicht. Okay, dann was haltet ihr von der Idee, dass wir den Text rückwärts schreiben? Ach, Paki. Ja, Sendung mit der Maus, das war rückwärts. Ja, aber die Qualität der heutigen Journalisten ist nicht mehr so, dass sie das auch noch begreifen würden. Ja, es war ein Scherz. Hallo. Bisschen locker werden. Ich hab gelächelt. Ich hab gegrinst. Das sieht man hinter dem Bildschirm nur so schlecht. Ich find hier nichts mehr lustig. Es war ein Scherz. Siehst du, Mitkrieger hat mich verstanden. Auf dem Kopf sogar noch. Ja, wenn ihr irgendwie die Informationen habt, die ihr da drin haben wollt, dann gebt die mal her und ich schreibe auch die Texte. Das ist nicht das Problem, aber die müssen halt irgendwann mal da sein. Ja, also sagen wir mal so, wir legen einfach ein neues Pad an und holen aus dem alten raus, was wir nicht verändern wollen und die anderen Sachen schreiben wir einfach gemeinsam neu. Paki, wenn du da Unterstützung brauchst, bitte schreien, nicht, dass das wieder alles an dir hängen bleibt. Da hängt sowieso im Moment genug. Dann fang einfach damit an, weil ich habe gerade noch drei Sachen Prio 1 auf der To-Do, wie jetzt zum Beispiel der EU-Flyer und den Mehrsprachen-Flyer. Ja, und das Layout für die Pressemappe muss ich ja auch noch anlegen. Insofern, wenn ihr mir den Text zuarbeiten könntet, wäre das schon mal prima. Ich kümmere mich dann ums Layout und um die Fotos. Dann schick mir doch bitte mal einer den Link zu einer unserer alten oder von der Pressemappe davor. Guck doch mal in die Presse-Pad-Umgebung. Ja, bis ich immer was finde. Okay, ja. Ja, ich glaube, der Termin vom letzten LPT war Ende Oktober, Anfang Oktober. Ich weiß nicht mehr. Irgendwas war da. Und da um den Dreh rum müsste die Pad-Umgebung, also müsste das Pad auch gewesen sein. Entschuldigung, ich habe gerade nicht zugehört. Mein Mann ist nach Hause gekommen und quatscht mich gerade voll. Ja, ziemlich. Das scheiß Kerl, ne? Also ich habe keinen Mann, aber ich weiß, was du meinst. Werd nicht frech, hat er gesagt. Okay. Guck mal, wann der letzte LPT war. Ich meine, das war im Oktober, ja, Anfang 19. Oktober. 20. Oktober. Genau, und da um den Dreh rum müsstest du auch das Pad für die Pressemappe finden. Genial, ja. Ich und finden. Ja, wenn wir ansonsten den Abend beschließen könnten, wäre das, glaube ich, nicht schlecht. Ich habe noch einen Anschlag an Vako. Warte. Wenn du das Bett eher findest als ich. Ich hab's. Hier, bitte. das ist das Pad mit der Nummer 410. Ich schick's dir aber auch per Mail gerne. Ah, oh, fühl dich geknuddelt. Ich mach das wieder gut. In welche Zeile soll ich das mal eben schnell hier noch ins Protokollpad ein? Sonstiges irgendwo. Nicht bei LPT? Wir hatten doch irgendwo LPT. Oder da, ja. Ah, ja. Ich hätte sonst auch noch was Sonstiges. Ich auch. Wir haben auch noch eine Frage an Paki. Und zwar, Wahlkampfauftrag 29. hast du gesagt, du fährst hin und es kam die Frage, da in Düsseldorf auch irgendwas ist, ob das noch steht oder nicht. Was? Also die Info, dass ich hinfahre nach Berlin, höre ich jetzt zum ersten Mal. Ich hatte gesagt, ich überleg's mir und ich muss das noch absprechen. Und ich habe es abgesprochen und ich fahre nicht hin. Weil insofern, er hat nämlich KMV, so. Nee, das. Und ich war letzte Woche in Brüssel. Das war zwar mit Familie, aber das war sehr anstrengend. Und dann kommt danach das Wochenende LPT, dann kommt die Stopwatching als Demo, dann kommt die TTIP-Demo. Hörst du wohl auf, dich zu rechtfertigen? Nee, das, ihr wisst das mit dem, ne, ein Wochenende aussetzen und so. Insofern ist das jetzt schon mit der KMV schwierig. Daher, da kommen auch noch ganz viele andere Termine. Deswegen habe ich den Leuten aus der Wahlkampforga gesagt, ich komme nicht nach Berlin. Aber was ist denn in Düsseldorf geplant? Da weiß ich gar nichts von. Oh, und dann erzähl mir mal, wie man das macht, ein Wochenende aussetzen. Nee, bei uns ist nur die KMV. Und Dreckwegtag. Dann übernehmen wir einfach von der SG zum Wahlkampfauftakt. Dann nicht mal alles selber machen. Ach so, du meinst jetzt Blogpost und ja. Social Media oder was? Ja, das ist, da das ja Europawahl ist, würde ich das vom Bund übernehmen. Was mich viel mehr interessiert ist, wann wir so den landesweiten Auftakt für die Kommunalwahl machen, weil wir einen Antrag haben für ein gemeinsames Kommunalwahlprogramm, also ein Positionspapier beim LPT, und ich fände es cool, wenn wir in der Woche drauf das präsentieren würden. Das können wir natürlich noch nicht fest planen, weil wir noch nicht wissen, was da abgenommen und angenommen wird. Ich habe da einen Antrag eingereicht, der modular ist. Und vielleicht können wir das ja jetzt schon mal so ein bisschen vorbereiten. Ja, das wäre cool. Also da hatten wir auch schon bereits über gesprochen, eventuell die Landespressekonferenz dann dafür zu nutzen. Naja, da müssten wir aber auch jetzt anmelden, ne? Paki, ist das ein Positionspapier mit der Kommunalwahl? Das präsentierst du bitte nicht nach außen, das ist für interne Arbeiten. Wieso? Zweck des Ganzen war es ja eigentlich, dass wir da was haben, eben um es nach außen präsentieren zu können. Ja, dafür stellt man einen Antrag, der eine Zweidrittelmehrheit braucht und kein Positionspapier mit einfacher Mehrheit. Das geht eigentlich nur darum, dass wir sagen, also dass der LPT beschließt, dass das gemeinsame Kommunalwahlthematiken sind, auf die wir uns für die jetzige Kommunalwahl einigen. Nee, der LPT beschließt, dass das die Grundlage ist, auf der man weiterarbeitet. Aber die Weiterarbeit ist doch schon lange passiert. Meine ich doch. Das meine ich doch. Ja, aber es war nicht da, um nach außen kommuniziert zu werden. Hä? Ich benutze Positionspapiere grundsätzlich, um die nach außen zu kommunizieren. Dann read the fucking Satzung. Nein, die sind dafür nicht da. Sie sind dafür nicht da. Dann frag mal die Fraktion, weil die haben ganz viele Positionspapiere eingereicht, auf deren Basis die auch arbeiten wollen, ne? Ja, arbeiten wollen, genau. Wenn sie damit nach außen gehen und damit arbeiten, können die das Abgeordnete gerne machen, aber nicht für die Partei. Ja, aber das ist ja genau das ist ja genau der gleiche Punkt für die Kommunalpolitiker. Wenn die im Rat sind, machen die ja nichts anderes als die Landespolitiker. So war es gedacht. Ja, wenn sie im Rat sind, aber nicht, um es vorher zu präsentieren. Die Dinger sind nicht da, um sie nach außen zu kommunizieren. Das ist der Punkt. Was ist das Problem, wenn das passieren würde? Das Problem ist, dass du damit dann Dinge nach außen kommunizierst, die keine für ein Programm notwendige Zweidrittelmehrheit haben. Du unterschreitest damit de facto die notwendige Zweidrittelmehrheit fürs Programm. Dann reiche ich nichts mehr als Programm ein. Dann reiche ich alles nur noch als Positionspapier ein. Dann brauche ich nur die Hälfte der Stimme. Ist einfacher. Also abgesehen davon, dass es mit der Hälfte mathematisch ein bisschen schwierig ist, das Problem ist an dieser Stelle, dass der Landesverband den Kommunalen kein Programm vorschreiben kann. Deswegen hat der AK Kommunal das sich dann so gedacht, okay, machen wir ein Programm, geben das allen an die Hand und stellen es eben dann auch als Positionspapiere zur Abstimmung. Das ist aber, das ist ja kein Programm der normalen Art. Ja, also ich sehe ein Problem nicht ganz so Ja, ich verstehe, was Björn meint. Es geht da aber nicht darum, dass wir da letztendlich, ja, das soll nicht eine öffentliche Positionierung sein im Sinne von wir fordern das jetzt von der Landesregierung oder wir fordern das jetzt in der allgemeinen Politik, sondern das ist eine Art Show. Ja, was? Das ist Öffentlichkeitsarbeit. Es ist einfach Öffentlichkeitsarbeit. Nee, das ist ein Verstoß gegen die Satzung. Peng. Ja, aber dann darfst du in Zukunft gar keine Positionspapiere mehr auf die Webseite setzen und alles. Da haben sie auch nichts zu suchen. Da sind sie aber. Und wir sind mit Positionspapier auch bundesweit so umgegangen. Ja, auch das ist die Frage, wie du es hinstellst. Ja, wenn du sagst, die Piraten stehen da und dafür, ist das falsch, weil es kein Programmpunkt ist. Wenn du sagst, man hat sich auf ein Arbeitspapier für die Kommunalwahl geeinigt, das nicht Teil des Programmes ist, aber mit überwältigender, wie viel Prozent auch immer Mehrheit angenommen worden ist, um eine Arbeitsgrundlage, eine gemeinsame Arbeitsgrundlage für alle Kommunalpiraten zu bieten, an denen sie sich bedienen können, verkaufst du es nicht als Programmpunkt. Also ich sag mal so, das ist eigentlich nichts, was wir in der AGÖA-Sitzung diskutieren sollten, sondern auf dem LPT. Guck dir mal den Antrag an. Das ist im Prinzip ein Copy-Paste-Text vom AK Kommunal, der für die einzelnen KVs und VKVs war, um daraus rauszukopieren für ihre Kommunalprogramme, die ja sowieso schon haben. Ja, also da ist nichts drin, was irgendwie mit zu, ich sag mal, 80%iger Wahrscheinlichkeit irgendeiner nicht in ihrem Kommunalwahlprogramm hat. Das heißt, wenn da in Bielefeld jetzt ich sag mal, so ein großer Teil von Leuten ist, die irgendwie auch Kommunalwahl wissen, kommunalmäßig wissen, was abgeht, dann werden die ins Mikro hüpfen und sagen, so hier, das geht aber nicht. Und dann können wir uns darauf einigen, dass das so auch nicht geht. Wenn das aber nicht der Fall ist und die sagen alle, das ist super, das hat der AK Kommunal super gemacht und wir haben da auch was rauskopiert, dann halte ich das nicht für problematisch. Es geht mir nicht um die Inhalte. Es geht mir um die Formalitäten dabei. Ja, gut. Aber Formalitäten, also Form follows Function. Wenn du das Gefühl hast, im Landesverband ist eine Mehrheit für da und die Leute sagen, wir wollen das und wir können damit irgendwie nochmal einen Kontrapunkt auf Landesebene setzen zu den anderen Parteien und sagen, hier, wir haben uns landesweit auf bestimmte Eckpunkte geeinigt und der LPT das so beschließt, auch mit einer halben Mehrheit, dann glaube ich nicht, dass du da einen riesen Shitstorm erntest. Ich meine, das ist Politik, hallo? Hallo, BSG-Urteil. Dinge, die in einer 50%-Sache beschlossen werden, werden nicht nach außen kommuniziert. Beenden wir mal kurz und machen danach eine offene Runde. Ja, lass uns das gleich diskutieren. Das ist nichts für die Sitzung. Ach ja. Ja, da kam eben noch was zu Sonstiges. Ja, von mir. Schieß los. Also, es geht sich um Folgendes. In Krefeld, ich weiß nicht, ob es irgendjemand mitbekommen hat, der Dietmar aus der Fraktion hat auch schon was auf der Fraktionsseite dazu geschrieben, ist vor geraumer Zeit ein toter Säugling aufgefunden worden in einem Waldstück. Soweit die Fakten. Jetzt ist es so, dass die Mutter versucht wird, ermittelt zu werden und die Polizei jetzt nach kurzer Zeit beschlossen hat, beziehungsweise ein Richter, dass es eine total tolle Idee wäre, einen Massengentest zu machen bei allen gebärfähigen Frauen und Teenies, um die Mutter zu finden. Das ist ein Klopper. So, ich poste euch mal kurz die Links rein, die ich habe, wenn ich jetzt das Pad wiederfinde. Udo Vetter hat dazu geblockt, auch hat Stimmbürger gerade gepostet. Genau, ich packe die Sachen gerade. Geschichte. Das hatten wir bei uns in der Gegend auch mal, das Ding. Das ist jetzt das von Dietmar. Der nächste ist vom Law, vom Uwe. Entschuldige, hast du die jetzt ins Pad gepostet oder in den Mumble-Chat? Die habe ich jetzt gerade alle ins Pad gepackt. Alles klar, danke. Es gibt auch noch was von der WZ, aber das habe ich gerade auf die Schnelle nicht mehr gefunden. So, da ist auch der WZ-Artikel. Also das Problematischste, was ich an der Sache sehe, ist erstens, von dieser Person geht keine offensichtliche Gefahr aus, außer für sich selber vielleicht. Weil die hat kein fremdes Kind getötet, die hat niemanden angefallen oder sonstiges, sondern eine Verzweiflungstat in irgendeiner Form begangen. Klar, das schmälert jetzt nicht irgendwie das, die Tat, aber der Punkt ist, eine akute Gefahr für das Allgemeinwohl kann ich beim besten Willen nicht erkennen. Deswegen ist das irgendwie mit Kanonen auf Spatzen schießen. Das zweite Problem, was ich sehe, normalerweise wird ja bei diesem Gentest in Turnhallen oder so dazu aufgerufen, dass sich alle Männer da registrieren können. Im Normalfall sind es ja Männer, die gesucht werden. Was dann ja auch den Anschein wenigstens von Freiwilligkeit hat. Aber in diesem Fall gehen die von Tür zu Tür und wie gesagt, dieser Spruch dabei, die Person muss mit weiteren Ermittlungen im Umfeld rechnen, finde ich dann doch schon sehr nah an der Nötigung, insbesondere deswegen, weil viele Leute sich dann doch sehr unter Druck gesetzt fühlen, wenn die wissen, dass die jetzt bei den Nachbarn klingeln gehen. Mit dem Umfeld, das ist, glaube ich, interessant, wenn jetzt zum Beispiel die Schwester der Mutter dann zufällig eine Probe abgeben würde, würde man, denke ich, sehen, dass das zwar nicht die Mutter ist, aber dass da eine gewisse Übereinstimmung ist. Also kann es sein, dass das in die Richtung gemeint ist mit den Ermittlungen im Umfeld. Nee. Das ist, wenn du das nicht abgibst, ach so, musst du mit Ermittlungen im Umfeld rechnen. Das heißt, wenn du dich weigerst, musst du damit rechnen, dass die bei deinen Nachbarn klingeln. Mal abgesehen davon, dass der dringende Tatverdacht ja irgendwie ohne jegliche Beachtung der Unschuldsvermutung einfach mal der potenziellen Mutter gilt, ja. Also keiner denkt darüber nach, ob es vielleicht Kindesentführung war und irgendwer das Baby abgelegt hat. Also das ist so hanebüchen, der ganze Kram und auch die Kommunikation von der Polizei dabei schreit echt nach Facepalm. Ja, also ich versuche mich mal gerade in die Situation der ermittelnden Beamten oder wie auch immer zu versetzen. Die gehen davon aus, dass jemand ein Kind geboren hat und es in seiner Verzweiflung, warum auch immer, umgebracht hat und irgendwo entsorgt hat. Das, was sie jetzt tun, ist natürlich mehr als nur mit Kanonen auf Spatzen schießen. Es ist ja auch kein Spatz, es ist nur einfach so, die versprechen sich dummerweise davon auch noch einen Fahndungserfolg, dass sie da auf die Art und Weise die Mutter finden, was ich für völlig ausgeschlossen halte. Denn erstens darf sich jeder weigern, bei so etwas mitzumachen. Und auch wenn da sich im Umfeld erkundigt wird. Das heißt noch lange nicht, dass sie auf diese Art und Weise genau diese Mutter finden. Insofern ist das Ganze sowieso völlig idiotisch und dann auch noch total beknackt kommuniziert. Also ich weiß nicht, was das soll. Das ist Panikmache erster Güte. Und es ist auch irgendwo, ja, es erinnert mich wieder an Rasterfahndungen zu alten Zeiten. Es ist auch krass letztendlich, dass die Beamten von Haus zu Haus gehen wollen. Das gab es nochmal, also beim Massengentest nicht, sondern da wurde eine Zentralstelle zur Verfügung gestellt, wo jemand hingehen kann. Dadurch wird hier nochmal Druck mehr aufgebaut und die Unschuldsvermutung wird ja letztendlich als Absurdum geführt. Naja, ja. Dass sie das so nicht machen, ist logisch, weil da kann man freiwillig irgendwo in zu einer Turnhalle gehen und seine DNA abgeben. Diese Mutter, wenn das so ist, wie die das glauben, wird das mit Sicherheit nicht tun. Ich weiß auch nicht, ob die Polizisten die Haustür aufmachen wird. Sorry, dass ich jetzt gerade mal reingrätsche, aber auch diese Diskussion gehört hier nicht hin. Hier gehört hier viel eher hin zu sagen, machen wir da was oder machen wir da nichts? Wenn ich allerdings sehe, dass die Fraktion da dran ist und auch schon darüber geschrieben hat, sehe ich keinen direkten Anlass. Es sei denn, wir können da noch irgendwie nachlegen. Also ich denke, was sinnvoll wäre, und das bin ich gerade auch noch am Überlegen und eventuell auch wollte ich das noch mit meinem restlichen Presseteam absprechen, ob wir Krefelder da akut nochmal was zu schreiben, mit auch einem Statement von uns und vielleicht auch irgendwie von mir als Listenkandidatin sozusagen und Frau oder wie auch immer. Der Punkt wäre dann auf jeden Fall, vielleicht guckt ihr nochmal drüber im Zweifelsfall. Das sowieso gerne. Ja, finde ich toll. Finde ich toll, wenn ihr das machen. Du musst dich nur vorher schlau machen, inwieweit die überhaupt irgendetwas von alledem dürfen. Ja, dürfen sie wohl. Da habe ich mit Dietmar und so schon drüber gesprochen. Also die dürfen dich aber nicht zwingen und die dürfen auch nicht in deine Wohnung. Und ja, also insofern, die können dir dann wirklich nochmal mit einem gezielten gerichtlichen Beschluss kommen oder sonst irgendwie wie irgendwas dann, aber dann müssen sie schon irgendwie, ja, sich was einfallen lassen. Ja, richterlichen Beschluss kriegen sie nur im konkreten Verdachtsfall und ansonsten kann jeder durch den Türschlitz sagen, bei Ihnen piept's wohl. Tschüss. Ja, aber das wissen wahrscheinlich die meisten Leute gar nicht. Und was mir einfiel, aber das gehört zwar auch nicht hierhin, Hularius, ich sag's trotzdem, ich fände es ja total cool, wenn sich Krefelder Piraten finden würden, man weiß ja ungefähr da, wo das dann stattfinden soll, die einfach dann da an der Straße stehen und mal so ein bisschen beobachten, wie die Polizei denn jetzt eigentlich mit den Leuten redet, wenn die da klingeln. Ich weiß nicht, ob ihr die Manpower habt. Michaela, ne? Ich würde es dann eher so machen, dass ich, wenn ihr euch dazu äußert als Krefelder Piraten, vor allen Dingen erstmal, dass die Frauen, die überhaupt da in Frage kommen, dass man das so bekannt macht, dass dazu überhaupt keine Verpflichtung besteht, dass die das wissen. Denn dann sagen ganz viele, dann würden nämlich ganz viele sagen, nee, mit mir nicht. Und dann können die bei ganz vielen dann sämtliche Nachbarn befragen. Toll, ne? Also wir haben jetzt da auch schon heftige Diskussionen in einer Krefelder Gruppe, Facebook-Gruppe zugeführt und ähnliches. Häufiger Konsens ist einfach dieses, wir haben doch nichts zu verbergen und das Übliche, ne? Das muss doch gefunden werden, so eine schlimme Mutter und keine Ahnung. Also da wird eine Mischung aus Rabenmutter und wir sind doch unschuldig aufgebaut, wir dürfen mit den Steinen werfen. Das ist das Ganze, ich weiß nicht, wie viele sich weigern. Ich habe in meinem Freundeskreis eine Menge, die sich tierisch aufgeregt haben. Und da habe ich auch schon ganz klar gesagt, da muss niemand. Ich denke, das ist eine Kombi, die man da anschlagen muss aus, ihr müsst nicht. Und es ist auch nicht sinnvoll, das zu tun. Genau. Ich würde mich da von Facebook gar nicht so irritieren lassen. Das ist eigentlich das Parademedium für Empörung über böse Sachen, gerade die mit Kindern passieren und Leuten, die man doch jetzt finden und zur Gerechtigkeit bringen muss, ist natürlich ein heikles Thema, dass man, und deshalb finde ich das auch gut, was du gerade gesagt hast, dass man wirklich auch deutlich macht, wie sinnlos es ist, höchstwahrscheinlich, und eben auch halt, was für ein krasser Einschnitt das in die Rechte der Leute ist. Eine Vorverurteilung der Mutter? Ich würde da noch sogar ein Stück weitergehen, also erstmal erklären, dass man es nicht machen muss, dass man es auch nicht machen sollte und dann auch ganz klar sagen, wir fordern dazu auf, das zu boykottieren. Das ist wieder problematisch. Das ist wieder laut Dietmar etwas, was du nicht tun solltest, weil du dann eventuell in die Problematik kommst, dass du die Arbeit der Polizei behinderst. Ja, wir können dafür auffordern, letztendlich nochmal genau zu überlegen, was das letztendlich für jeden Einzelnen bedeutet. Genau, sowas. Ja. Oder dass ich mein Statement sage, nach dem Motto, ich werde das nicht tun, weil. Ja. Ja gut, klar, also ich meine, ich habe jetzt da keine juristische Hintergrund, wie man das sagt, dann wird er das schon recht haben. Wie ist denn das mit dieser Sache durch diese Einschüchterung, dass da irgendwelche Konsequenzen irgendwie drohen? Weit, das ist ja sehr nivellös, inwieweit das überhaupt durchgeführt werden könnte, vor allem bei einer größeren Anzahl. Also bis jetzt hat wohl weder Dietmar noch Udo oder irgendwie was Gesetzliches zu gefunden. Also wir haben das stark kritisiert, aber... Also wenn die jetzt an der Türe anfangen, wirkliche Drohungen auszusprechen, ist das ja nochmal ein anderes Kaliber, aber das kannst du ja nicht irgendwie nachvollziehen. Du kannst halt nur das, was die veröffentlicht haben, nachvollziehen und das ist einfach nur, ja, man ist nicht automatisch verdächtig, aber wir werden dann weitere Ermittlungen im Umfeld anstellen. Ja, man darf ja natürlich offen scheinbar nicht aufrufen, das zu verweigern, aber man könnte aufklären, inwieweit, was das für Auswirkungen hätte, wenn die jetzt drohen, dass weitere Ermittlungen erfolgen. Dass man darauf irgendwie hinweist, was denn da wirklich passieren könnte, dass das, weiß ich nicht, dass das ja erst ja eigentlich nur eine Drohung ist. Darf ich da mal ganz kurz zwischengrätschen? Ich finde Diskussion gut, soll da auch geführt werden. Die Frage ist, müssen wir noch innerhalb der Sitzung in der Aufzeichnung führen oder also braucht die von der AGÖA jetzt noch was, was auch protokolliert werden muss oder können wir die Sitzung erst beenden? Also ich denke, von mir aus können wir die Sitzung beenden. Also ich würde jetzt im Zweifelsfall einfach nochmal kurz ein Pad bei uns aufmachen und wer gute Ideen hat, kann die ja einfach da reinschreiben. Gut, dann machen wir das so. Ich beende die Sitzung, wir diskutieren da hinterher drüber. Oder möchte noch irgendjemand was zur Sitzung sagen? Ich höre Schweigen. Ich bedanke mich den Zuhörern, die so lange durchgehalten haben. Ich bedanke mich den allen Anwesenden und wünsche noch einen schönen Dienstagabend. Und die AGÖA trifft sich wie immer jeden Dienstag und auch den nächsten Dienstag um 21 Uhr im Mumble. Intro- und Outro-Musik von Matthias Westlund. East meets West unter Creative Commons.